Natürlich geht es bei der Übung im Sitzen nicht vornehmlich darum, dass wir in die Feinheiten des Wahrnehmungsprozesses eindringen, aber solche Studien sind für die wissenschaftliche Erforschung der Wahrnehmung interessant. Sie bestätigen, dass die von Wissenschaftlern Beobachteten nicht an sich selbst, sondern indirekt und unter sehr künstlichen Bedingungen an anderen Beobachteten Stadien der Wahrnehmung tatsächlich in der persönlichen Erfahrung so vorkommen. Es ist ungefähr so, als würden Wissenschaftler im Labor Präriehunde beobachten und ihre Beobachtung dokumentieren, und dann käme ein Bauer daher und sagte, ja, genau so machen sie das draußen auch. In den beiden letzten Briefen habe ich die Wahrnehmung so dargestellt, wie ein Forscher sie an anderen beobachtet. Aber wie erfahren wir selbst Wahrnehmung? Wissenschaftler behaupten, dass man das unmöglich selbst genau beobachten könne. Sie wissen im Allgemeinen nicht, dass es Methoden wie die Achtsamkeitsgewahrseinsübung gibt, mit denen man die tiefen Prozesse der Wahrnehmung und des Gewahrseins selbst erkunden kann. Wie wird nun die Wahrnehmung von den Meditierenden selbst beschrieben? Vor allem Buddhisten haben erkannt, dass unsere Erfahrung aus sich wiederholenden Mustern besteht. Von einem einzigen Augenblick der Erfahrung, zum Beispiel einem kurzen Blick in das Gesicht einer Freundin, bis zum Leben in seiner Gesamtheit, ist unsere Erfahrung eine Abfolge sich wiederholender Muster. In einem späteren Brief möchte ich dir davon erzählen, wie die heutige Wissenschaft zunehmend komplexe Muster betrachtet. Vielfach zeigt sich nämlich, dass ein beobachtbares Muster nur die Wiederholung eines ganz gleichen Musters von sehr viel kleinerem Maßstab ist und dieses Muster sich auf einer tieferen Ebene abermals wiederholt und so weiter. Solche Wiederholungsmuster in ein und demselben Betrachtungsgegenstand findet man zum Beispiel in Wolken, Landschaften und Bäumen, in vielen Formen der Natur, auch in dynamischen wie etwa dem Wetter. Und buddhistische Meditierende haben eine ähnliche Musterwiederholung vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen in unserer persönlichen Erfahrung entdeckt. Das Grundmuster, sozusagen der Baustein der größeren Muster unseres Lebens, besteht aus 5 Teilen. Sie werden Skandhas genannt. Und dieses Sanskritwort kann man mit Bestandteile übersetzen. Buddhisten haben diese Skandhas bis in alle Einzelheiten erforscht, und ihre Befunde gewähren uns erstaunliche Einblicke in unsere Psyche und den Wahrnehmungsprozess. Hier also eine stark vereinfachte Darstellung der 5 Skandhas. Die erste Stufe der Musterbildung wird Form genannt. In jeder Erfahrung, die wir machen, gibt es hier ein Ich und dort ein Du oder Es, in jeder Erfahrung. In jedem Augenblick unterteilen unsere Sinne die Welt in Ich hier und das dort. Ich, mein Körper, Geist, bin hier. Das, der Baum oder das Geräusch eines auf der Landstraße vorbeifahrenden Lastwagens, ist da drüben. So ist das bei allen 5 Sinnen. Sie unterteilen die Welt in das, was sie erfassen, und in ein Ich, das erfasst. Die Trennungslinie zwischen Ich und das orientiert sich aber nicht immer unbedingt an dem, was innerhalb und dem, was außerhalb unseres Körpers ist. Manchmal erleben wir einen Teil unserer Selbst als Ich und einen anderen als das. Zum Beispiel können wir unseren Geist als Ich und unseren Körper oder unsere Emotionen als das erleben. Dies ist also der grundlegende Teil aller unserer Erfahrungen. Unsere gesamte Welt teilen wir so ein. Das ist der erste Teil des Skandha-Musters. Er ist schwer zu verstehen, denn er erscheint uns völlig selbstverständlich, weil er so grundlegend ist. Alle übrigen Teile ergeben sich aus diesem ersten. Der zweite Skandha ist Fühlen. Ich hat ein Gefühl über das. Vielleicht mag ich es oder ich mag es nicht oder es interessiert mich überhaupt nicht. Jeder und alles kann das sein. Jemand in meiner Klasse oder ein plötzliches Geräusch draußen. Vielleicht auch eine Farbe oder ein Geruch oder mein eigener Körper. Jedenfalls habe ich ein Gefühl über das. Zuneigung, Abneigung oder Gleichgültigkeit. Alles, was wir von Augenblick zu Augenblick wahrnehmen, geht mit einer Gefühlsqualität einher. Positiv oder negativ oder im Augenblick einfach neutral. Wenn du auf deine Gefühle achtest, während du dich in deinem Zimmer umsiehst, kannst du erahnen, wie jede Wahrnehmung mit dieser Positiv-Negativ-Färbung verbunden ist. Wir alle haben unsere Lieblingstasse, die sich immer gut anfühlt, einen Platz, an dem wir besonders gern sitzen, und Erinnerungen, die unsere Augen zum Leuchten bringen. Es gibt aber auch Orte, an denen wir uns nicht gut aufgehoben fühlen, oder Fotos, die uns unangenehm sind und dergleichen. All das geschieht ständig, und zwar bevor es uns bewusst wird oder wir es benennen.